Das große Kakaospiel des Adam Smith oder wie man bei Warentermingeschäften garantiert reich, schön und unaufhaltsam klüger wird. Von Bernd Grassoff. Die Regie hat Klaus Mehrländer. Stellen Sie sich bitte einmal einen kleinen Schokoladenladen vor, den unserer Kindheit gleich um die Ecke. Wie standen wir da einst vor seinen Auslagen voller Köstlichkeit, träumerisch versunken, überwältigt von dem Anblick seiner überirdischen Genüsse. Osterhasen und Weihnachtsmänner, Cremeschokolade und Nougat-Eier, gefüllte Pralinen, Kringel und Kinderschokolade, Herrenschokolade, weiße Schokolade und schwarze Schokolade und... Du weißt, mein Junge, dass alle diese Pracht ihre Existenz einer unscheinbaren Winzigkeit verdankt, der Kakaobohne. Gewiss, Tante Josephine, fleißige Negerlein ernten sie im heißen Afrika für die lieben Kinder der ganzen Welt. Und was wirst du tun, wenn du groß bist, Karl-Heinz, aus Dankbarkeit? Mein Heidenkind freikaufen, Tante, damit es getauft werden kann. Tante Josephine war eine fromme Katholikin. Die Blätter mit den Bildern vieler freigekaufter schokoladenbrauner Heidenkinder mit hungrigen Augen zierten eine besondere Ecke ihres Ladens. Damit es einstmals, wenn es erwachsen ist, wieder Kakaobohnen pflücken kann. Für deine Kinder. Der Laden lag auf der Luxemburger Straße, kurz vor der Ecke der Siebengebirgsallee. Und ich war auserwählt, vor allen Kindern meiner Schule, ja des ganzen Stadtviertels, denn Josephine Krawel, die Königin des Schokoladenreiches, war meine Tante. Gütig und liebevoll, in steif gestärkten, lavendelduftenden, altertümlichen Kleidern herrschte sie wie eine göttliche Fee über diese gläsern bunte Welt der Gaumenlüste. Dann... Viele Jahre später kam der Tag des Abschieds für immer. Neben ein paar schon arg gebrechlichen Insassen des Altersheims, der heiligen Therese vom Kinde Jesu, schritt ich als einziger jüngerer Hinterbliebener hinter Tante Josephines Sarg. Es roch nicht nach Kakao oder Pralinen, sondern nach feuchten Mänteln, nach Mottenkugeln und moderndem Laub. Und Tante Josephine weilte nicht mehr unter uns. Im biblischen Alter von 90 Jahren war sie friedlich und still verschieden. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Man sollte denken, dass damit alles vorbei war. In Wahrheit begann diese, meine Geschichte, erst jetzt. Als ich mich nach einem stummen Gebet entfernen wollte, hielt mich ein würdiger älterer Herr in engem, walzenförmigen Gehrock mit Zylinder fest. Die Liebe höret nimmer auf. In Ewigkeit Amen. Der Beschreibung nach sind Sie es, der Großneffe. Ja, und? Als die nunmehr verewigte Josephine Krawel vor 20 Jahren ihren Laden verkaufen musste, legte sie den Erlös auf ein Sparbuch. Gestatten, Weißmantel, Notariat, Weißmantel und Weißmantel. Liebe, Karl-Heinz Liebe. Das Testament befindet sich in unserem Büro. Falls Sie das Erbe antreten wollen, unsere Geschäftsstunden sind von 8 bis 12. Tante Josephine hat mir was vermacht? Sie sind Universalerbe. Universal? Nach Abzug der Erbschaftssteuer, der Unkosten und einer kleineren Stiftung für irgendwelche Heidenkinder in Afrika, dürften noch gute 20.000 übrig bleiben. Oh. 20.000. Ein Vermögen. Jedenfalls für mich, der ich mit meiner Doktorarbeit hoffnungslos stecken geblieben war. Der klassische marxistische Mehrwert in der Wirklichkeit der kapitalistischen Gesellschaft von heute. Ich hatte an 1000 Seiten zusammen rund 700 mehr, als mein Doktorvater zu akzeptieren geneigt war, der angesichts des politischen Klimawechsels das Interesse an mir und dem Thema sichtlich zu verlieren begann. Mir selbst war der rote Faden abhanden gekommen. Auch meine Verlobung mit Eva war in die Brüche gegangen. Du bist ein Träumer, Karl-Heinz. Eigentlich ein Spinner. Mit 30 Jahren besitzt du weder eine eigene Wohnung noch ein Auto. Eigentlich schade, denn im Bett warst du nicht schlecht. Doch jetzt besaß ich einen Barscheck über genau 21.734 Mark und 75 Pfennige. Dank Tante Josephine. Sie war just im rechten Moment dahingegangen. Ich beschloss, mein Glück zu versuchen und Eva zurückzugewinnen. Wenn wir denn leider gezwungen sind, in einem kapitalistischen System zu leben, soll man sich nicht genieren, sich notfalls auch seiner verruchten Praktiken zu bedienen, um es zu entlarven. Natürlich. Schon am nächsten Morgen rief ich den großen Schallert an, einen Klassenkameraden, der bereits in Sekunde abgegangen war, weil er sich weder für den Aorist noch für Vergil interessiert und stattdessen auf dem Schulhof mit Mopeds und Antibabypillen gehandelt hatte. In der Zwischenzeit hatte er es weit gebracht. Wer spricht da? Liebe? Nie gehört. Ja, wir saßen auf der gleichen Schulbank, Horst. Ich hab dir damals erlaubt, die Dreisatzaufgaben abzuschreiben bei Pfiffi Warnebold. Wer? Bei Pfiffi Warnebold. Du hast mit Zigaretten bezahlt damals. Erinnerst du dich noch? Liebe. Liebe. Liebe. Komischer Name, was? Ja. Im Spiegel und in der Frankfurter veröffentlichte er riesige Anzeigen, wie man sein Geld gewinnbringend anlegt. Früher war es der IOS, aus dem er rechtzeitig ausstieg, dann vertrat er Abschreibungsgesellschaften in Berlin und auf Teneriffa. In Kapital war seine Story erschienen, sogar mit Bild. Einer der erfolgreichsten Anlagespezialisten unserer Zeit. Tja, was kann ich denn für Sie, was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte Geld anlegen. Ja, das ist meine Spezialität. Wie viel ist es denn? Eine Million? Ich hätte da eine günstige Offerte. Alberta Oil aus Bitumen. Steht bei 23, da habe ich eine Option. Aber das sage ich dir, in 3 Monaten ist das der Börsenrenner des Jahres. So hoch wollte ich eigentlich nicht gehen. Wenn die Ölscheichs den Hahn noch weiter zudrehen, dann wird sich Alberta Oil erst zur vollen Blüte entwickeln. Wie viel hast du denn? Ja, so 20.000. Hallo? Immer noch der kleine, blasse Karl-Heinz. Diese 20.000, da setze ich jeden Morgen zwischen 2 Zügen an meiner Zigarette um. Naja, na, also, komm einfach zum Abendessen, bring deine Frau mit. Ich bin nicht verheiratet. Du Glücklicher, dann deine Freundin. Ich habe auch keine Freundin. Ja, ich erinnere mich. Du sahst immer ein bisschen blass und verhungert aus. Was treibst du übrigens? Ich sitze an meiner Doktorarbeit. Ach, das ist doch was. Worüber? Und so über Marx und Lenin. Hm. Komm trotzdem. Mit gedämpften Gefühlen machte ich mich auf den Weg zum großen Schallert per Straßenbahn. Unablässig ging mir ein Zitat von Marx durch den Kopf, das mir vor längerer Zeit bei den Recherchen für meine Doktorarbeit in die Hände gefallen war. Mir war, als hörte ich Evas Stimme, die damals meinen Zettelkasten bei einem Streit zu Boden geworfen hatte und nach der Versöhnung die Papiere mit mir zusammen wieder einordnete. Wer ist es eigentlich, der all diese rotgesichtigen und dickbäuchigen Makler ernährt? Ihre Häuser aus Rotsandstein mit Samt und Ebenholz ausstattet, ihre Tische mit Wein und Silber, ihre Frauen und Töchter und natürlich auch ihre Mätressen in Seide, Diamanten und Spitzen kleidet. Es ist das Lamm, das demütig blickende, vertrauensvolle und unschuldige Lamm. Aber Mätressen kann man nicht mehr sagen. Natürlich hat sich seit 1881 einiges geändert. Heute sind es schöne Fotomodelle, Nein. Schauspielerinnen, Hostessen. Ich hab's, Playgirls. Ach. Die Makler mit den geröteten Gesichtern und runden Bäuchen versuchen, ihren Fettwanz durch Trimm-dich-Übungen und Appetitzügler zu entfetten. Ich sagte Playgirls. Aber sie blicken immer noch mit gelben Wolfsaugen lüstern auf die Lämmer. Und du hörst mir wieder nicht zu. Bitte nicht den Zettelkasten ein zweites Mal. Ich bin kein Lamm, das sich scheren lässt, von niemandem. Und ich setze mich mit den Blutsaugern und Ausbeutern auch nur deswegen an einen Tisch, weil... Ich beschloss, im Haus des großen Schallert überaus vorsichtig zu sein, die Augen aufzuhalten und die Ohren zu spitzen. Ich sage, der Markt heute ähnelt verdammt dem von 66-67. Richtig. Ich nehme bei hohem Kursniveau an der Börse meine Gewinne mit, hab da ein paar glänzende Papiere. Die werde ich zurückkaufen, wenn sie runtergehen, wenn sie billig werden. Haben Sie wirklich den Mut dazu, wenn die Kurse in den Sack hauen? Ich habe Nerven aus Stahl, meine Süße. Langanke ist ein Spekulant. Langanke hatte in diesem Jahr immer billigst gekauft. Und dann war jeder Tiefpunkt noch tiefer als der vorhergehende. Von rechts wegen dürfte er nicht mal mehr eine Unterhose tragen. Er ist in der Midlife-Crisis, der Arme. Den möchte ich sehen ohne Unterhose. Wundere mich bloß, dass dem überhaupt noch ein paar Chips geblieben sind. Seine Frau ist ihm weggelaufen. Und was meinen Sie? Wie werden sich die Kurse jetzt entwickeln? Man wird unter dem Keller... noch eine Tiefgarage einrichten. Ich behaupte, wir haben die Talsohle schon hinter uns. Wie der Wirtschaftsminister. Aber der redet nur den Arbeiterwählern nach dem Mund. Auf was für Papiere würden Sie steigen? Wir sind dabei, ein paar appetitliche Fluggesellschaften anzugreifen. Dass ich nicht lache. Rückläufige Passagierzahlen. Für Milliarden müssen neue Maschinen angeschafft werden. Allein Pan Am hat 11 Jumbos eingemottet. Fragen Sie mal, was die kosten. Die kriegen Sie geschenkt. Mein Geheimtipp. Wachstumsaktien. Richtig. Ja, darf man wissen, ob die wieder... Pharmazie, Antibabypillen, Tranquilizer und dann Elektronik. IBM, Xerox, Polaroid. Polaroid? Was hast du denn dafür bezahlt? 125, das ist die Zukunft. Wo Kodak mit einem besseren Modell rauskommt? Oder Fairchild, das ist auch nicht schlecht. Langanke, du lernst es nie. Fairchild, da kannst du doch gleich dein Geld zum Fenster rauswerfen. Die Aktie fällt in Stücke. Fairchild hat die Kontrolle über die Lagerbestände verloren. Die Börse weiß noch nichts, aber ich habe meine Informanten. Lass erst mal den Bericht über das letzte Quartal rauskommen. Übrigens will ich euch einen Schulfreund von mir vorstellen. War früher Sozialist oder sowas. Sogar mit einer Doktorarbeit über Marx und Engels. Donnerwetter, nicht nochmal. Ja, wenn Saulus zum Paulus wird. Was für ein Symbol für die tiefe Wahrheit der freien Marktwirtschaft. Prost. Prost. Und wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Und wer es mit 30 noch ist, hat keinen Grips oder so. Mal Augenblick in meine Bibliothek. Indy, du hast eine richtige... Ja, ich bin aus einer Konkursmasse drauf sitzen geblieben. Und dann natürlich... Also, 20 Mille. Du bist mein Freund. Du brauchst was Solides, Karl-Heinz. An sowas hatte ich auch gedacht, Horst. Vermutlich sind diese 20.000 alles, was du besitzt. Gewissermaßen. Kleine Erbschaft, oder? Naja. Naja, hat ja jeder mal klein angefangen. Ich mit Gebrauchtwagen und Chemie. Na, das waren noch Zeiten auf dem Schulhof. Kurzum, Aktien und Investments sind zu unsicher für dich. Du musst was haben, was dir einen Ruck nach oben gibt. Eine Rakete, wodurch du in einem halben Jahr dein Geld vervielfachen kannst. Vervielfachen. Unbedingt. Komm mal morgen um 11 in mein Büro. Wir wollen uns mal die Börse ansehen. Gern. Das Büro des großen Schallert war bescheidener, als ich erwartet hatte. Er saß in einer Art Glaskabine an einem Schreibtisch mit 5 Telefonen. Zwischen den Fenstern standen mehrere Monitore und ein Fernschreiber. Rechts hinter Glas eine Sekretärin, links hinter Glas ein aufgeregter, leicht pickeliger junger Mann, den ich für Schallerts Laufburschen hielt. Er musste uns Kaffee und belegte Brötchen holen, später Schnaps und Zigaretten. Der einzige Schmuck, das Poster einer christlichen Partei mit dem Slogan »Rot bleibt die Farbe der Liebe«. Seid mal still. Da stimmt was nicht mit der Kursbewegung, Chef. Katastrophinster. In Frankfurt spielen sie auf Sauer. In London, der rechte Monitor, es ist verdächtig ruhig. Schnäpschen gefällig? Nein, danke. Aha, KLM hat sich hingelegt, um eine Weile zu schlafen. Na, gute Nacht. Schnarch, schnarch, schnarch. Paris, drück auf den Knopf. Wo, hier? Zement. Zement, wer interessiert sich für Zement? Und Concorde, dieser fliegende Exitus, der nirgendwo landen darf? Nein, nein, da ist nichts drin. Das ist ja zum Gähnen. Fiat 78, Chef. Quatsch, Gott, wo die Kerle dauernd streiken. Und der Dollar rutscht weiter. He, he, he, Traueranzeige, Leute. Polaroid wird fußkrank. Und siech, gleich liegt's auf der Nase. Wo denn? Und Langanke hat 100.000 verloren. Rien ne va plus, aber der weiß ja alles besser als der große Schaller. 100.000 verloren? Innerhalb einer Stunde, geschieht ihm recht. Sag mal, ist das die Rezession? Mein Kleiner, das Spiel ist nicht mehr im Gang. Entschuldigung, woher weißt du? Das flüstert mir der Börsenticker. Wir sollten alle für ein Jahr verreisen auf die Bahamas und dann mit frischen Kräften zurückkehren, wenn diese Salon-Cowboys ganz erschöpft davon sind, dass sie die Kurse nur nach unten geritten haben. Wir fangen an, wenn sie wieder zu klettern beginnen. Ist noch eine Stunde, Karl-Heinz. Wie ich ihn bewunderte, den großen Schallert. Wie er mit Ruhe und Genuss sein belegtes Brötchen verzehren konnte, obwohl um ihn herum die Leute offenbar innerhalb von Minuten Millionen verloren. Ich habe eine Idee, mein Schäfchen. Schäfchen? Da wir ja nicht ein ganzes Jahr rumsitzen können und Däumchen drehen, habe ich mir was ausgedacht, das uns in 6 Monaten das Zehnfache unseres Einsatzes bringen wird. Das Zehnfache? Garantiert. Aber das wäre ja, das wäre ja mindestens... Wenn du 20 Mille riskierst, hast du Weihnachten 200. Ganz einfach. Ganz einfach? Habe ich Silvia zu verdanken, die Idee. Meiner Tochter. Ich sage nur Kakao. Kakao? Es gibt kein Kakao mehr. Die ganze Welt steht kurz davor, keinen mehr zu haben. Hast du Kinder? Ich bin nicht verheiratet. Tja, aber du warst in Mathematik gut, aber nicht in der... Na? Ist der Groschen gefallen? Junge, wenn in der Welt etwas knapp wird, das sie braucht, dann... Dann steigen die Preise, du unverbesserlicher Marxist. Die Kakaobörse arbeitet unreguliert. Wenn der Kakaopreis in New York nur um 3 Cent steigt, kann man sein Geld verdoppeln. Das wird eine aufregende Angelegenheit. Ich hoffe, du bist mit von der Partie. Schabadubadab, Nesquik van Houten. Schabadubadab, Sarotimor. Schabadubadab, Ferrero Güsschen. Schabadubadab, oh mon chéri. Kakao. Das mit den Kakaopreisen leuchtete mir ein. Ich ging in die Bibliothek und vertiefte mich in ein Spezialwerk. Die Haupternte findet von Oktober bis März statt. Der Kakaopreis hängt davon ab, wie viel Kakao es gibt. Folglich beginnt etwa im Februar, März, sobald die diesjährige Ernte eingebracht ist, die Spekulation über die Ernte des folgenden Jahres. Meine Informanten von der Goldküste berichten, dass die Dinge dort schlecht stehen. Informanten. Wie das klang. Als gäbe der große Schallert dem Agenten 007 einen neuen Auftrag. Was für ein Mann. Mit weitreichenden internationalen Verbindungen. Und konnte einstmals keine Dreisatzaufgabe ohne fremde Hilfe lösen. Katana Kruma, der Erlöser, hat sich selbst Paläste und außerdem einen sozialistischen Staat gebaut, in dem die Frauen seiner Minister in goldene Betten schlafen. Die Sozialisten drucken Formulare. In der Regel sollen die Beamten auf die Felder gehen, den Kakao zählen und die Formulare so ausfüllen, dass die staatliche Exportbehörde genau weiß, was sie eigentlich tut. Gewiss. Wenn man daran denkt, was für eine unscheinbare Winzigkeit, wie Tante Josephine immer gesagt hat. Ich meine, hast du schon mal eine Kakaobohne gesehen? Und du? Ja, wir könnten mal in den Botanischen Garten gehen. Mit Silvia. Unter der Herrschaft des großen sozialistischen Erlösers gehen die Bürokraten aber nicht aufs Land. Und sie füllen die Formulare nicht aus. Denn wenn sie falsche Zahlen einschreiben, ist der 5-Jahres-Plan im Eimer und sie werden hingerichtet. Ah, schrecklich. Und bist du sicher? So machen sie ausfindig, welche Zahlen erwünscht sind. Und die schreiben sie hin. Also, weiß kein Mensch, wie viel Kakao es gibt. Und meine Informanten berichten mir, es gibt überhaupt keinen, nicht die Bohne. Nicht die Bohne. Erzählst du mir, wie das Spiel gespielt wird? Du kaufst einen Kontrakt an der New Yorker Kakaobörse über einen Makler, wie beispielsweise mich. 3% Provision zuzüglich Mehrwertsteuer und Börsenumsatzsteuer, ein Klacks, an dem natürlich das Finanzamt mitverdienen will. Der Verkäufer verspricht dir mit diesem Kontrakt die Lieferung von 30.000 Pfund Kakao zum laufenden Preis von 23 Cent zum, sagen wir, Ultimo September. Also ein Warentermingeschäft. Hm? Jetzt beginnst du zu kapieren. Ja. 10% Deckungssumme und ein unregulierter Markt. Ein Kontrakt, $1,000. Der Kakaopreis steigt um 3 Cent, dann verdoppelt sich dein Geld. Der Kakaopreis steigt um 6 Cent, dein Geld verdreifacht sich. Ganz zu schweigen davon, dass du auch noch am sinkenden Dollarkurs profitierst. Aber wenn der Kakaopreis um 3 Cent heruntergeht, verliere ich mein ganzes Geld. Ganz zu schweigen davon, wenn der Dollar raufgeht. Wie kann denn der Kakaopreis absacken? Er wird heute mindestens auf 40 Cent klettern. Das ist das Sechsfache deines Einsatzes. Mit etwas Glück macht er sogar 50. Das gibt dir 9-mal dein Geld. 9-mal? Märchenhaft. Ja, wenn du eine Freundin hättest, die würde das schon begreifen, weil Frauen sind unheimlich hell, wenn es in der Kasse klingelt. Eva, ja, gewiss. 1964 stieg der Preis sogar auf satte, saubere 70. Wenn du das nicht glaubst, blättere im Wirtschaftsteil der Zeitungen von damals nach. Was da auf mich einstürmt, dem kann man doch unmöglich widerstehen. Eine schnelle Kalkulation bewies mir schwarz auf weiß, dass eine Wiederholung der Ereignisse von 1964 mir für jeden $1,000-Kontrakt $15,000 in meine Taschen bringen würde. Herrgott nochmal, ist das denn legal? Wie im Fieber schlug ich im Handelslexikon nach. Tatsächlich, in New York kann jeder x-beliebige Kakao kaufen und verkaufen. Ebenso wie man Flachs, heute Silber, Weizen und fast jeden anderen Rohstoff verkaufen oder kaufen kann. Ja, wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Das wollte Hugo. Man braucht nur seinem Makler das Geld zu geben. Ich besorgte mir einen Taschenrechner. Dem Computer kann man vertrauen. Und ich legte mich in die Badewanne. 15 mal 20.001, 5, 0, 0, 0, jetzt Prozent 1, dividiert durch Dollar, 2,40. Das ist ja unglaublich. 300.000? 300.000. Ich holte das Telefon heran, ich wollte auf sicher gehen und rief einen Makler an, von dem ich wusste, dass er noch nie etwas vom großen Schallert gehört hatte. Was halten Sie von Kakao? Kakao? Na, erstens haben sich unsere schwarzen Brüder alle Zahlen mal wieder aus den Fingern gesogen. Und das heißt... Zweitens, es gibt keinen. Natürlich gibt es keinen Kakao. Horst, ich bin dein Mann. Ich kaufe. In einer halben Stunde bin ich bei dir. Und dann hatte ich Kontrakte über $5,000. Das sind 12.000 Mark, wonach mir jemand im September 150.000 Pfund Kakao liefern würde. Dann überstürzten sich die Ereignisse. Der Erlöser Katana Kruma stattete Idi Amin in Uganda einen Staatsbesuch ab. Bei dieser Gelegenheit nahm ihm die Opposition das Land weg. Alles, die goldenen Betten bis auf 25 Millionen, die der Erlöser irgendwo auf einem Schweizer Nummernkonto in Sicherheit gebracht hatte. Am nächsten Morgen kamen die Zeitungen mit fetten Schlagzeilen heraus. Revolution an der Goldküste. Mich hielt es nicht mehr. Ich griff zum... Ja? Wer spricht da? Du, ich bin's, Karl-Heinz. Revolution an der Goldküste. Weißt du, was das bedeutet? Ach, du Spinner. Was ist denn? Goldküste? Ach, Eva. Obwohl, das klingt gut, so vielversprechend. Eva, rate mal, was ich bin. In einem halben Jahr ein reicher Mann. Ich bin jetzt schon, nun ja, ein internationaler Kakaospekulant. Ein was bitte? Wie das klingt, ich bin ein internationaler Kakaospekulant. Wie eine Sinfonie klingt das. Es gibt nämlich keinen Kakao mehr. Die ganze Welt steht kurz davor, keinen mehr zu haben. Aber ich, Eva, besitze 150.000 Pfund. Ist das wahr, Karl-Heinz? Ja. Weißt du, eigentlich bin ich ja wieder verlobt. Das heißt, ich muss mich bis Samstag entscheiden. Alfred ist der größte Gebrauchtwagenhändler der Stadt. Er kriegt demnächst die Mercedes-Vertretung. Wenn du vorbeikommen willst, ich... Eva war süß und zärtlich wie in der besten Zeit unserer großen Liebe. Wir lagen im Bett und ich erzählte ihr zwischen leidenschaftlichen Küssen vom großen Kakaospiel. Rate mal, was ich dir mitgebracht habe. Oh, du mein goldiger kleiner Stupser, Pralinen. Die machen mich mollig. Und ich weiß nicht, ob du eine mollige Eva. Erst mit etwas Schokolade. Weißt du nicht, dass man davon Pickel kriegt? Stand in Gabi in der letzten Nummer. Schau nicht so enttäuscht. Mhm. Du erzähl mehr von dieser unscheinbaren kleinen Winzigkeit. Du. Gleich nicht mehr. Im gleichen Augenblick öffnete sich die Tür. Ein großer, ja, riesenhafter Mann stürmte in unser Liebesnest. Alfred! Schon stand diese robuste Bestie von einem Gebrauchtwagenhändler vor unserem Bett. Schon hobert die Faust, die so groß war, dass ich wusste, ein Schlag und ich bin zerschmettert. Aber Eva rettete die Situation. Bist du komplett verrückt geworden? Karl-Heinz ist ein internationaler Kakaospekulant. Willst du einen potenziellen Kunden umbringen, wo überhaupt nichts passiert ist? So begab es sich, dass ich am Abend einen weiteren Kaufvertrag besaß. Über einen nagelneuen Mercedes im Wert von 50.000, lieferbar in 4 Monaten. Hier Müller, der Assistent des großen Schallert. Ja, richtig, Sie haben uns neulich die Brötchen... Schallert möchte Sie beim großen Kakaospiel mit an Bord haben. Ein Mann mit vielen Beziehungen, der viele Leute kennt, verstehen Sie? Aber ich? Einige Autohändler sind heute in das Geschäft eingestiegen. Charlotte bittet Sie, einen Ihrer Leute in Westafrika anzurufen. Einen meiner Leute in Westafrika? Fragen Sie, wer an der Goldküste die Macht übernommen hat, verstehen Sie? Und was das für den Kakao bedeutet. Ich selbst habe mich engagiert. Ich habe mein Postsparbuch aufgelöst. Und außerdem hat Charlotte für Sie 5 weitere Kontrakte reserviert. Zahlen Sie in bar oder per Scheck? Naja, ich... Der große Charlotte ist inzwischen mit 3 Millionen drin. Das ist ein Kerl, wie? Ja, naja, wenn das so ist... Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der große Schallert, indem er mich beschwatzte, sich sozusagen seinen eigenen Geheimdienst schuf. Eine Art Urzeugung. Aber ich fühlte mich geschmeichelt. Wie Eva dieses Zauberwort ausgesprochen, wie sie es bewundernd gehaucht hatte. Karl-Heinz ist ein internationaler Kakaospekulant. Ein internationaler... Wen kenne ich in Westafrika? Ich erinnere mich, dass man mir vor Jahr und Tag im Casino des WDR einen Auslandskorrespondenten vorgestellt hatte. Ich begann wie ein Wilder zu telefonieren und abends um 10 stand auf meinem vollgekritzelten Notizblock die Telefonnummer eines Hotels in Umtata, wo der bedeutende Industrievertreter eines bekannten Exportunternehmens wohnen sollte, der mit der Regierung ein bedeutendes Geschäft abzuschließen im Begriff und der entfernte Bekannte eines noch entfernteren Bekannten eines Mannes war, den ich nun ganz sicher überhaupt nicht kannte. Ein Fachmann auf dem Sektor der Wirtschaft. 9, 7, ein Experte. Der Schallert. 8, hört Augen machen. 4, 1, 2, so. Hallo? Ja? Bring Bier aus der Hotelbar rauf. Ich will mich ja wieder mit dir vertragen, Emil. Wenn du mir nur nicht immer vorwirfst, dass ich den Affen 10.000 Parkuhren verkaufe. Hallo, hier spricht Liebe, Deutschland. Wo es hier kaum Autos gibt. Die Lage, die politische Lage, hören Sie. Ja, die Lage ist philosophisch betrachtet so. Was kommt zuerst, das Auto oder die Parkuhr? Ich will wissen... ob die neuen Burschen zu einem kakaoerzeugenden Stamm gehören oder nicht. Natürlich die Parkuhr, Emil. Hallo? Logisch, denn wenn nun ein Auto kommt, dann ist sie schon da, auch im Urwald. Hören Sie, zu einem kakaoerzeugenden Stamm oder nicht? Wieso? Kakaoerzeugend? Ja. Emil, bist du besoffen? Hier gibt's keine Autos und keinen Kakao, nur 10.000 Parkuhren. Bringt das Bier anständig gekühlt. Und Emil... Pilz! Es gibt wirklich keinen Kakao? Natürlich gibt's keinen Kakao, Quatschkopf. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Entschuldigung. Moment, weiß ich nicht. Auf der Party neulich. Ja? Der große Schallert gab mir Ihre Nummer. Also. Sie sind doch der Spezialist mit den engen Verbindungen nach Afrika. Ja, und? Was gibt es dort Neues? Ich meine, ist die Revolutionsregierung pro Kakao oder nicht? Am nächsten Tag stieg der Kakao auf 26 Cent. Mein Einsatz hatte sich verdoppelt. Ohne Geld aufzunehmen, konnte ich 2 weitere Kontrakte kaufen. Am Nachmittag lag im Briefkasten eine Einladung auf feinstem Büttenpapier mit einer eingepressten Kakaobohne. Der Verband der Kakaoindustrie gab ein Dinner im Hilton und sich außerdem die Ehre, Herrn Doktor Karl-Heinz Liebe dazu höflichst einzuladen. Neben mir saß der große Schallert. Gegenüber saß ein Vertreter von Nestle, rechts saßen die Herren von Sarotti und Milkana, alle mit ernsten Gesichtern. Zwischen Fasan auf Gutsherrenart und Nieren à la Provençal gab der Herr der Weltfirma Cadbury eine Erklärung ab. Meine Herren, in den letzten Wochen hat es allerlei Unruhe gegeben wegen der kommenden Kakaoernte. Ich stelle hiermit fest, tatsächlich gibt es genug Kakao für alle. Ja, man kann befriedigt sagen, der Kakaoüberschuss ist heuer so groß wie seit Jahren nicht mehr. Unsere lieben Kinder werden auch künftig zu fast den gleichen Preisen wie im Vorjahr. Wir rechnen lediglich mit einer kleinen Anpassung nach oben von unseren braunen Köstlichkeiten naschen dürfen. Und damit guten Appetit. Wenn ich an den sauren Mosel denke, dann dünkt mich, dass die Herren... Der läuft heiß, Chef. Unglaublich. Der Kurs geht doch in den Keller. Da, der Handel an der Kakaobörse vorübergehend eingestellt. Katastrophe. Heißt das, dass wir ruiniert sind? Da kommen neue Zahlen. Aha, jemand steigt ganz groß ein. Cadbury. Ja, kauft von den in Panik geratenen Leuten, was das Zeug hält. Das verstehe ich nicht. Gestern hat er erklärt... Warum kauft er denn jetzt, wenn später so viel Kakao da sein wird? Oh, wie soll ich es dir klar machen, mein Schäfchen? Es war höchste Zeit, dass ich mich wieder an meine politischen Grundsätze erinnerte, denen ich leichtsinnigerweise für einige Wochen untreu geworden war. Kapitalistische Machenschaften, sonst nichts. Mit denen man nicht nur die Arbeiter der dritten Welt um ihren Lohn betrügt, sondern auch den kleinen Sparer wie mich. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Plötzlich wurde mir das System klar. Mitten im Ring kämpfen drei Löwen miteinander. Die großen Monopole. Cadbury, Nestle und Hershey. Und wir anderen sind Mäuse, die diese Löwen in einem Netz zu fangen versuchen. Kakao ist auf 22 gefallen. Es ist eine Katastrophe. Ja, die Mäuse geraten in Panik. Wie bitte? Die Mäuse geraten in Panik, sagte ich. Ich muss jetzt wissen, bis zu welcher unteren Grenze ich Ihre Kontrakte halten soll. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Verkaufen! Sagen Sie, Sie wissen nicht zufällig ein Mittel gegen nervöse Magenbeschwerden? Ja, ich nehme es dumm nach vorn. Aber ich glaube, ich sollte auf etwas Stärkeres umsteigen. Hallo? Ja, du Horst, ich habe gerade eben mit dem Makler gesprochen. Hier ist lieb. Mein Junge. Hershey und Cadbury versuchen nur durch Panikmache bei den Spekulanten billig an die Kontrakte zu kommen. Ja, wirklich? Wir lassen uns doch nicht beeindrucken. Ausgebuffte Profis wie wir, die wissen doch ganz genau, dass es kein Kakao gibt. Darum versuchen sie es jetzt auf diese linke Tour. Ich dachte schon, das Gesellschaftssystem... Die Farmer spritzen ihre Bäume nicht mehr. Sie verlassen ihre Farmen scharenweise. Das System des Monopols... Diese Ernte ist bereits miserabel. Wenn auch die nächste schlecht wird... Moment, Augenblick mal, ja? Die letzte Notierung. Du, eben sind die Preise wieder auf 24 gestiegen. Wirklich? Na, bin ich ja gerettet. Na bitte. Wir werden noch innerhalb der nächsten Woche Kakaopreise von 40, 50, ach, was sage ich denn, 60 Cent erleben. Ach, und die Fabrikanten, na gut, das Dinner, das war doch mittelmäßig. Der Fasanstroh trocken, der saure Mosel zog einem die Löcher in den Konfirmationsstrümpfen zusammen. Die wollten uns mit Absicht frustrieren. Kurzum, diese Herren werden doch wild nach Kakao schreien, mit dem Rücken an der Wand. Das wäre ihnen auch zu gönnen, diesen Blutsaugern, die sich an uns bereichern wollen, ja. Tante Josephine. Ich meine, es geht auch um den Mittelstand, weißt du? Kakao stieg auf 25, dann auf 26. Alle paar Minuten läutete das Telefon. Alle möglichen Makler riefen mich an und teilten mir mit, der Kakao werde noch teurer werden. Das hätte mich warnen sollen, doch tat es nicht. Diesmal würden die Kleinen die Großen aufs Kreuz legen, die Monopolkapitalisten, die Trusts. Zu meinem Leidwesen muss ich von Gewalttaten im Kakaoproduktionsland Nigeria berichten. Oh, Stammeskrieg. Ja, aber Chef, außerdem die Leute aus Amnesien bringen die vom Muataland um eine Tragödie. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Fantastisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie unter diesen Umständen die Ernte einbringen wollen. Du etwa? Man sollte vielleicht... Ich bin ein frommer Katholik. Ich habe eine Kerze gestiftet. Ich werde auf der Stelle ein Heidenkind freikaufen. Obwohl ich nicht abergläubisch bin. Meinst du wirklich ein Heidenkind? Dummerweise las ich seit neuestem nur noch den Wirtschaftsteil der Zeitungen. Sonst würde ich gewusst haben, dass die Kämpfe sich im Osten und Norden abspielten, während der Kakao im Westen gepflanzt wird, wo die Worubas leben. Aber die Meldungen überstürzten sich. Sie kamen fett und prall, ja, sie stürmten auf uns ein in berauschender Tragik. In tiefer Trauer. In tiefer Trauer darf ich melden, dass General Bataki Muata, der Staatschef, ermordet wurde. Na, das ist ein Aufstand, da leckt man sich die Pfoten. Kein Kakao, Katastrophinster. Der Kakao stieg auf 29 Cent. Meine Fingerballen wurden wund vom Telefonieren. Karl-Heinz? Warum besuchst du mich nicht mehr? Liebst du mich nicht mehr? Ich brauche den Wagen von Alfred sofort. Sag ihm, ich zahle bar. Entschuldige, ein Anruf auf dem anderen Apparat. Was? Du besitzt zwei Telefone? Halt dich fest, Schäfchen. Sie haben heute Nacht die Haupteisenbahnlinie zur Küste in die Luft gesprengt. Damit ist der Kakao endgültig im Arsch. Übrigens, da schwirren Gerüchte herum. Erstunken. Was für Gerüchte denn? Ich hätte damit zu tun. Ich hätte ein paar linke Anarchisten dafür angeheuert. Ich verdamme jede Gewalttätigkeit. Ich liebe die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass es keinen Kakao gibt und dass Hershey auf den Knien angerutscht kommen wird und winselnd 60 Cent bietet. 65. Den werden wir zeigen, was eine Hake ist. Oder 70. Nicht übel, was? 70 Cent. Lass mich rechnen. Wer sagt denn, dass die Frösche keine Haare haben? Der große Charlotte liegt goldrichtig. Wir scheffeln Millionen, während der Effektenmarkt in Fetzen geht. Bist du noch da, Liebling? Ich habe jetzt keine Zeit. Entschuldige. Du, es wird gemunkelt, der große Charlotte habe bei Freunden in der chemischen Industrie angefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, Bäume mit Black Pot zu infizieren. Was? Black Pot? Alfred sagt, es ist eine gefürchtete Kakaoseuche. Bist du sicher? Alfred bewundert dich. Er hat für 25.000 Kakao gekauft. Das werde ich sofort klären. Was ist das mit dem Black Pot? Beruhige dich. Du hast doch gesagt, es gäbe keinen Kakao. Die Bäume sind seit 5 Jahren nicht mehr gespritzt. Und die Farmer verlassen die Farmen. Aufstände, ja. Chaos, kein Kakao. Ja, wozu brauchen wir denn dann eine Pflanzenpest? Die Ernte wird miserabel ausfallen. Noch etwas Regen und ein kleiner Ausbruch vom Black Pot und wir haben sie gepackt. Ja? Hast du jemals gesehen, wie Kakaobäume aussehen, wenn sie mit all ihren winzigen Bohnen brandleichenartig krümelig schwarz werden? Ein schrecklicher Anblick. Zum Gott erbarmen, ich habe eine weitere Kerze gestiftet. Ja, aber das ist Und wir kriegen dein 70 für unseren Kakao. Bist du noch da, Liebling? Ich habe jetzt keine Zeit, entschuldige. Ja, du bist ein internationaler Kakaospekulant. Hören Sie, da ist etwas Furchtbares passiert. Mit dem Kurs? Im Lagerhaus in Hamburg, wo der eintreffende Kakao gelagert wird, war ein beauftragter Arzt vom Gesundheitsamt. Er hat Ratten entdeckt. Oh Gott. Er hat das Lagerhaus sofort schließen lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat das Lagerhaus sofort schließen lassen. Braver Mann, was? Ich habe ihm 5 Kontrakte verkauft. Er musste das Lagerhaus schließen lassen. Es gibt sowas wie eine ärztliche Verantwortungspflicht. Entschuldigen Sie, hier spricht Alfred. Wir kennen uns flüchtig. Eva. Na ja, haben Sie den Mercedes? Ich habe gehört, dass die Firma Nestle einen zweiten Arzt ins Lagerhaus geschickt hat. Alle Ratten verschwunden. Na, der ist bestochen. Kein Funke von ärztlichem Verantwortungsgefühl. Haben Sie schon das Neueste gehört? Regen in Ghana. Sintflutartige Wolkenbrüche. Katastrophinster. Woher wissen Sie das denn? Tagesschau im Fernsehen. Und bei langanhaltendem Regen vermehren sich die Blackpot-Erreger wie die Kaninchen. Das heißt noch in dieser Woche ehrliche 60. Eher mehr. Und keinen Cent weniger. 60? Noch was. Der große Charlotte ist auf eine Cocktailparty der ghanesischen Botschaft eingeladen. Er möchte, dass Sie ihn begleiten. In einer Stunde. Das ist der Botschafter. Mach dich ran, quetsch ihn aus. Du kannst doch Englisch. Los. Ja, ja. Exzellenz, Sir? Ja, bitte. Would you give me, please, informations? Ja. Ja. There is rain now in your country? Im August regnet es immer bei uns. Regenzeit. Aber bitte, sprechen Sie ruhig Deutsch. Gut. Yes, Sir. Very freundlich. But regnet es sehr? I mean, sind es ganz schwere Regengüsse? Plenty much. Regen. Much. Der Botschafter starrte mich an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Dann ging er weiter. Und der Kakao benahm sich aus der Sicht eines alten Tickerstreifenspekulanten nicht gut. Das verstehe ich nicht. Der Kurs bröckelt ab. Dabei ist der Umsatz riesengroß. Wenn niemand weiß, wie viel Kakao es gibt. Quatsch, es gibt überhaupt keinen. Aber das scheint einigen Herren noch nicht klar zu sein. Man sollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir müssen einen Mann rüberschicken, der rausfinden soll, ob es regnet. Ob die Baumkrankheit sich ausbreitet. Sag jetzt bitte nicht Quatsch, aber... Ich sage nicht Quatsch, ich sage lang Danke. Der ist pleite bis aufs Zahnfleisch. Ah, Polaroid. Alberta Oil. Der Idiot. Und sexueller Notstand. Macht reiselustig. Ah, lang Danke, alter Bock. Anschluss auch nicht gesperrt. Ausgezeichnet. Wollen Sie ein paar Flöhe machen? Kleine Reise? Hab eine blendende Idee, wie Sie sich einen neuen Einsatz verdienen können, um wieder am Spiel teilzunehmen. Was? Sie können keinen Kakaobaum von einem Hagebuttenstrauch unterscheiden? Macht nichts. Ich habe hier einen promovierten Akademiker, der wird es Ihnen erklären. Wir haben unseren Mann in Westafrika. Er kriegt 5.000 und die Spesen. Du begleitest ihn zu Gottlieb und Brauchbar. Ich? Spezialausrüstungen für Safari-Bedarf. Langanke wog über 2 Zentner. Es war nicht leicht für ihn, die richtige Garderobe aufzutreiben. Außerdem, wie ich gesprächsweise erfuhr, war er nie weiter geflogen als nach Mallorca. Er sprach keine fremde Sprache und Kakao war für ihn ein Stück Papier, das irgendwo an fremden Börsen gehandelt wird. Die Rechnung auf den Namen Schallert. Ein Tropenhelm, ein Tropenanzug, ein Kompass, ein Bierdosenkühler, bitte sehr. Ein wasserdichter Überzug für Skatkarten. Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben darf bezüglich der persönlichen Sicherheit, meine Herren, wie wär's mit dieser Wesley Richard 475? Was ist das? Eine Elefantenbüchse. Sehr bewährt bei allen Arten von Safaris im Urwald. Aha. Wie Sie wissen, sind wir die größten Safari-Spezialisten im Land. Und in den Urwald geht kein Afrika-Kenner mehr ohne seine Elefantenbüchse. So, richtig. Aha. Sie gehen ja auch nicht Skilaufen ohne Stöcke, nicht wahr? Er soll sich aber nicht mit Elefanten abgeben, sondern er soll Kakaobäume zählen. Man weiß nie, was man alles brauchen kann. Schließlich reise ich in die Wildnis. Und Skilaufen ohne... Ich meine, das weiß ja jedes Kind. Vorsicht! Die Versicherung ist im Kaufpreis selbstverständlich inbegriffen. Setzen Sie das Ding mit auf die Rechnung. Wir gingen in eine Apotheke, wo wir Pillen gegen Gelbsucht, Durchfall, Schlangenbisse, Gelbfieber, Heuschnupfen, Pelargonienverbrennungen und Verstopfung kauften. Ganz zu schweigen von 100 Tabletten Meprobamat, ein Nervenberuhigungsmittel. Dann rasten wir zum Rhein-Main-Flughafen, wo Langanke sich mit seinem ganzen Kram in eine Lufthansa-Maschine wuchtete. Er winkte noch einmal elegant mit der Hand und weg war er. Bereits 30 Stunden später erhielten wir unser erstes Geheimdienst-Telegramm. Es regnet wie auf Stiefkinder. Langanke. Wir schickten unserem Mann in Ghana daraufhin dieses Kabel. Produktionsvoraussage beschaffen. Auf Basis Zahl der Bäume, welches Wetter, wie viele Bäume von Krankheit befallen, welchen Preis erhalten Farmer. Freundlichst, Schallert. Und das war die Antwort. Besoffenem Engländer im Hotel... beim Skatspiel streng geheim gehaltene Tatsache entlockt, dass gleiche Zahl Bäume wie vorjährig sowie Kapsidfliege unter Kontrolle. Kapsidfliege? Frisst Kakaobäume! Katastrophinsteres Biest! Verdammt, ich hab den Kerl nicht dahin geschickt, damit er im Hotel rumsitzt. Er soll sich auf die Socken machen, sich in den Lagerhäusern umsehen, in den großen Plantagen, um etwas über die Ernte zu erfahren. Ich habe 3 Millionen drin stecken und Kakao ist auf 26 gerutscht. Einen Tag später lag Kakao bei 25,5. Irgendjemand musste etwas wissen, was wir nicht wussten. Oder machten vielleicht nur die Löwen den Mäusen mal wieder Angst? Was wirklich los war, konnten wir nicht herausfinden. Auch das nächste Kabel brachte uns, weiß Gott, keine Klarheit. Engländer hier sagt, es gibt Black Pot in Ashanti-Provinz. Fahre morgen nach Ashanti-Stop. Regen hat aufgehört. Ach, Netze. Während der nächsten Tage fiel Kakao auf 24,5. Der Makler fragte mich nach Weisungen und verkaufte 2 meiner Kontrakte. Der große Schallert blickte finster drein und verfluchte den Einfall, Langanke losgeschickt zu haben. Ich selbst schlief unruhig in diesen Nächten und ich hatte schlimme Träume. Einmal erschien Tante Josephine. Hast du dein Heidenkind freigekauft, damit es getauft werden kann? Um Himmels Willen, Tante, total vergessen. Dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Kakaopreis weiter und weiter fällt, bis in die Hölle. Er ist nämlich ein internationaler Kakaospekulant. Und seit der Zeit ist er auch im Bett nicht mehr so. Ein anderes Mal sah ich, wie Langanke im Tropenanzug auf einen Ghanesen zuging, der vor seinem Lagerhaus herumlungerte. So, Junge, ist da Kakao drin? Was? Vanakuba, nix Kakao. Kakao, alles kaputt. Und während sich Langanke davontrollt, um auf dem Postamt ein neues Kabel loszulassen, geht der Ghanese, der in Tübingen Volkswirtschaft studiert hat und fließend Deutsch spricht, in sein Lagerhaus, das bis unters Dach voll Kakao ist. Er langt nach seinem Telefon und lässt sich mit Nestle verbinden. Langanke bewegt sich in nordnordwestlicher Richtung zum Urwald. Seine khakifarbene Tropenuniform zeigt unverkennbare Schweißflecken unter den Achseln. Das war das Letzte, was wir von Langanke hörten. Danach ist die Geschichte wahrscheinlich folgendermaßen weitergegangen. Langanke mietet einen Wagen mit Chauffeur. Die Straße wird zu einer schlammigen Spur. Die schlammige Spur wird unpassierbar. Der Fahrer geht Hilfe holen und kehrt nicht zurück. Langanke marschiert allein weiter. Er verirrt sich und stolpert durch den dunklen, feuchten Urwald, immer dem dumpfen Klang der Trommel nach. Fliegen und Mücken summen um seinen Kopf, während oben in den Bäumen das gellende Lachen von Schimpansen ertönt. 15 cm lange Blutegel saugen sich in seinen Beinen fest. Sein Safari-Anzug ist durch und durch nass. Die Elefantenbüchse hat er längst fortgeworfen. Langanke stolpert auf eine Lichtung, wo er sich von grinsenden Eingeborenen umringt findet. Sie packen ihn, sie ziehen ihm die Kleider vom Leib. Nein! Sie hiefen unseren Mann in Ghana in einen großen Kessel mit Öl, der über einem Feuer angeheizt wird. Langanke brüllt wie ein Stier auf dem Weg zum Schlachthaus. Gleichzeitig schickt der große Schallert immer noch Kabel um Kabel auf Reise ohne Wiederkehr. Keine Nachricht von Ihnen. London meldet Ernte zumindest Durchschnitt. Erbitten sofort rückdrahtende Antwort. Schallert. In den folgenden Tagen stießen die von Panik ergriffenen Spekulanten ihre Kontrakte ab. Der Preis fiel auf 20. Bei diesem Angebot fanden sich die Herren von Hershey, Nestle und Cadbury auf der Kakaobörse ein, um zu kaufen. Bei welchem der drei Löwen meine Kontrakte gelandet sind, ist nicht mehr festzustellen. Der große Schallert war nicht zu erreichen. Er denkt nach. Außerdem hat er mir gekündigt. Katastrophinster. Ich muss ihn sprechen. Vielleicht spielt er mit seiner Tochter Scrabble. Dann darf man ihn nicht stören. Später kehrte Langanke zurück. Schlanker geworden und in bester Laune. Also erst haben sie mich in Öl getaucht. In angenehmes, warmes Kokosöl. Das tun sie, damit die Blutegel abgehen. Und dann hat der Häuptling mir seine Tochter gegeben. Ich sag euch, das ist noch Gastfreundschaft. Ja, und dann haben sie mich zum Flugplatz gebracht. Ich bin jetzt wirklich Experte. Darauf könnt ihr mir unbesehen ein paar Tausend allein. Wir sind alle pleite. Sie waren ja schon vorher pleite. Bei Ihnen ist wenigstens eine Reise rausgesprungen. Ich hab mich verlobt. Ich muss Tamina bloß noch bezahlen. Deswegen will ich zurück, so schnell wie möglich. Ich kann euch Tipps geben. Sprechen wir nicht mehr von Kakao. Wer spricht von Kakao? Ich rede von der großen Liebe. Aber wenn ich mit leeren Händen Ich meine, die Bräuche sind dort sehr streng. Ich habe zwar dem Häuptling meine Tropenuniform zum Pfand dagelassen, aber Jungs, wenn ich da unten bin mit den Beziehungen, da diktieren wir die Kakaopreise. Mir wird übel, wenn ich das Wort Kakao auch nur höre. Es gab Revolutionen in Westafrika, Ausbrüche von Blackpot, Eisenbahnlinien wurden gesprengt. Aber wahrscheinlich passiert sowas beinahe jedes Jahr. Und dennoch gibt es immer wieder eine Kakaoernte. Kakao! Ich weiß, was du sagen willst, mein Schäfchen, zugegeben. Aber auch ich habe die Hälfte verloren. Du hast immerhin saftige Provisionen kassiert. Wenn man es auf die eine Weise nicht schafft, dann auf die andere. Du, ich habe eine Bombenidee. Da sollte es mit dem Teufel zugehen, wenn wir unsere Verluste nicht im Nu wieder reinholen. Ohne Einsatz? Silvia ist am zweiten Apparat. Silvia, erzähl doch mal dem netten Onkel, wo du heute Morgen gewesen bist. Ich habe zu viel Schokolade gegessen. Da hatte ich ein Loch im Zahn. Hier. Das kann er doch nicht sehen durchs Telefon. Und der Zahnarzt hat gebohrt. Hier, so tief. Ja, ja, ist schon gut, Silvia. Karl-Heinz, hör zu. Ja. Die Zahnarztgebühren sind um 250% gestiegen. Damit hätten wir die Zielgruppe. Die wissen doch überhaupt nicht, wohin mit ihrem Geld. Die sind wild darauf, es loszuwerden. Und ich habe das Produkt 100% mindestens garantiert. Grundstück in Nordmanitoba. Oh. Denn woran klammert sich der Mensch in der Krise, wenn alle Werte wanken? Richtig, an Grund und Boden. Morgen erscheint ein Interview von mir in der Abendzeitung. Wenn du mitspielen willst? Danke. Ich kehrte zu meiner Doktorarbeit zurück, aber ich war ein veränderter Mensch. Im Seminar brütete ich herum, meine Gedanken irrten immer wieder ab. Durch die Fenster im Garten sah ich aufblühende Kakaosträucher und grinsende Neger rissen die Blüten herunter. An der Goldküste droht eine kubanische Invasion. Ghana hat seine Währung abgewertet und überall gibt es Blackpot. Herr Liebe? Noch eine schlechte Ernte. Und Kakao müsste auf 50 steigen. Herr Liebe, Sie werden am Telefon verlangt. Ja. Ich? Ja. Alfred hier. Ich wollte Ihnen nur sagen, der neue Wagen ist da. Auch das noch. Hören Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sarotti braucht unbedingt sofort einen Direktionswagen für den Chefeinkäufer an der Kakaobörse. Aha. Muss mächtig abgesahnt haben, der Junge. Ich nehme den Vertrag zurück für, sagen wir, 2 Mille. Was? 2000. 2000? Wenn Sie meine Frau nicht mehr belästigen. Kapiert? Eigentlich schade, du süßer Spinner. Aber du hast Pech gehabt. Im Bett warst du wirklich besser als... Und wenn der Kakao diesmal auf 50 steigt? 2000 hab ich. Und wenn man in der Zwischenzeit noch ein paar Mercedes-Kaufverträge, dann... Hättest du nur auf mich gehört und ein Heidenkind freigekauft. Siehst du, jetzt hast du dir wieder den Magen verdorben. Nein, nein, nein, ich will davon nichts mehr wissen. Psst, Ruhe da. Da draußen, sie reißen die Kakaoblüten runter. Nein, Tante Josephine, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Nie wieder Kakao. Examenspsychose, typisch. Erzählen Sie in aller Ruhe. Erzählen Sie in aller Ruhe. Die Musik ist Teil der Therapie. Sie ist ein Teil der Therapie. Sie leiden an einer Phobie. Teil der Therapie. Sie leiden. Fangen Sie an. An einer Phobie. Lassen Sie sich nicht dadurch stören, dass ich ein Stück Schokolade esse. Ich bin ganz ohr. Sie hörten Das große Kakaospiel des Adam Smith oder, wie man bei wahren Termingeschäften, garantiert reich, schön und unaufhaltsam klüger wird, von Bernd Grashoff. Es sprachen Stefan Wigger, Jürgen Thurmann, Gerd Vespermann, Gerd Hauke, Brigitte Grotum, Peter Schlesinger, Friedrich W. Bauschulte, Gerd Duvner, Edith Scholver und viele andere. Die Regie hatte Klaus Mehrländer.